Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Wir sind immer noch mitten im Sommer. Letzte Woche hatten wir sommerliche Urlaubsgrüße aus dem hohen Norden. Jetzt haben wir noch sommerlichere Urlaubsgrüße eher so aus dem wunderschönen Süden von dem anderen Teil des Podcast-Duos. Und wir wollen trotzdem auch in dieser Woche aus dem Urlaub wieder zu euch senden und über das sprechen, was in der letzten Woche so bei WWE passiert ist. Wir haben natürlich wieder einige technische Probleme gehabt. Ihr kennt das ja von uns, das kann gar nicht anders sein. Letzte Woche musste ich ja mit dem Laptop-Mikro zu euch sprechen. Diese Woche wollte ich das richtige Mikro wieder nehmen, aber jetzt hat er sich so an das Laptop-Mikro gewohnt, mein Laptop, dass er das andere Mikro erstmal gar nicht wieder haben wollte. Mit 3-4 Klicks wird man es ziemlich easy retten können. Leider waren Chris und ich dazu diesmal nicht in der Lage, deswegen von meiner Seite aus nochmal diese Woche mit dem Laptop-Mikro. Ich bitte vorab schon mal um Nachsicht. Hoffe aber, dass es unserem Strahlemann aus dem Süden mikrotechnisch besser geht als mir. Ich heiße herzlich willkommen unseren Christian, unseren Chris, so. wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht in Kroatien. Und wunderschöner Sonnenstrahl, angenehme Zeit. Ich bin erholt und habe aber trotzdem große Lust, diese Folge aufzunehmen und über die vergangenen Shows zu sprechen. Wir sind ja auch nicht so weit weg mehr vom SummerSlam. Da ist ja auch schon eine prall gefüllte Card langsam. Die füllt sich, ist ja auch bald schon die Preview. Und deswegen, ich freue mich drauf und hat mich gefreut, dass es doch besser irgendwie funktioniert, verbindungsmäßig, als ich es befürchtet habe. Also da haben wir es irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, diese technischen Schwierigkeiten, ich würde das fast zu unserem Gimmick machen. Also so würde ich das eher dann tatsächlich beschreiben. Ja, aber dafür ist die Verbindung überraschend stabil. Also irgendwas ist ja bei uns immer. Ne? Wenn die Verbindung passt, dann haben wir Herausforderungen mit der Akustik. Aber da stehen wir ja drüber. Ich habe mal Podcasts gehört von vor 10 Jahren. Da waren wir ja, spottet ja jeder Beschreibung gewissermaßen, was die Akustik angeht. Da sind wir diesmal ja etwas besser aufgestellt. Wollen wir mal gucken, ob die WWE auch etwas besser aufgestellt ist, als sie es in der Vergangenheit vielleicht mal war. Und zwar gibt es diverse Aspekte, die wir heute ansprechen wollen. Einmal, natürlich, Chris hat es gesagt, die Weeklies. Da ist einiges passiert. Man kann auch sagen, das sommerlochige Trash-TV, der sommerliche Trash-TV-Aspekt ist wieder da. WWE hat wieder Spaß an Jerry Springer-Segmenten durch alle Geschlechterrollen durch. Und über Business können wir auch ein bisschen sprechen, denn unter der Woche, also relativ frisch tatsächlich, ich glaube, es war erst gestern, gab es die Info, dass Netflix sich geäußert habe in Bezug auf das erste halbe Jahr WWE im Netflix-Programm. Und, na gut, das ist jetzt eine offizielle Stellungnahme, da wird man, selbst wenn es nicht gut liefe, sich durchaus bedeckt natürlich halten. Aber man hat sich positiv, das ist nicht überraschend, bis ausgesprochen positiv, fast euphorisch gezeigt. Dahingehend, dass man mit WWE sehr, sehr zufrieden ist. Ja, die Monday Night Raw Ausgaben auf dem Netflix-Format waren eigentlich länderübergreifend immer in den Top 10 der jeweiligen Shows am Montag. Das ist, inwiefern das, einzuordnen ist, muss man mal abwarten. Auf jeden Fall, ob es jetzt ein Marketing-Gag ist oder nicht, spricht viel dafür, dass Netflix tatsächlich durchaus zufrieden sein dürfte mit dem WWE-Produkt. Man will ja immer so ein bisschen live, insbesondere Live-Sport oder eben Live-Sports-Entertainment bei den Streaming-Diensten im Programm haben, um dem regulären TV jetzt auch das letzte bisschen Wasser abzugraben. Und man guckt auch noch weiter. Man guckt jetzt nicht nur die Monday Night Raw Shows, sondern man spekuliert jetzt auch auf die PLEs, auf die Special Events, die ja derzeit in Amerika noch bei Peacock sind. In Deutschland laufen sie noch auf dem WWE Network. Und wenn es nach Netflix geht, wird künftig auch diese Sparte komplett auf dem Streamingdienst laufen. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt, Chris, ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, wir können ja auch nur spekulieren. Über das Produkt von WWE selbst zeigen wir beide uns ja doch etwas zurückhaltend, kann man ja sagen. Vorsichtig zurückhaltend, viel zu viel Content aus unserer Sicht, der sich dann auch auf das Storytelling nicht immer positiv bis ziemlich häufig negativ auswirkt. Es wirkt manchmal so, dass WWE von ihrem eigenen Terminkalender überholt wird. Trish Stratus hat sich ja auch überraschend deutlich geäußert vor einigen Tagen, dass sie nicht so wirklich happy war in Bezug auf ihr Evolution-Match, was Aufbau anging und Inszenierung. Hätte sie sich alles ein bisschen ausführlicher und kompakter vorgestellt und hat da auch interessanterweise öffentlich gesagt, naja, aber wenn man so einen vollgepackten Terminkalender hat und immer Content liefern muss, könne sie es auch schon verstehen, dass da der Aufbau so ein bisschen drunter leidet. Goldberg hatte sich ja doch deutlich kritischer geäußert in Bezug auf sein letztes Match und in Bezug auf die Tatsache, dass er danach bei seiner Rede kurz weggecuttet wurde. Aber es ist schon interessant, dass da jetzt auch von den Workerinnen und Workern immer häufiger zarter bis deutlicher Unmut in den Medien artikuliert wird, was ja bei WWE immer so eine Sache ist, was gerade unter Vince immer sehr kritisch gesehen wurde und denke mal auch heute nicht zu totaler Euphorie führen wird in der Chefetage. Aber solche Äußerungen registriert man jetzt so in den letzten Wochen und Monaten dann und wann und auch von durchaus namhafteren Workerinnen und Workern. Also nicht die, sag ich mal, frustrierten, entlassen wordenen Gestalten, sondern wirklich Leute, die bei WWE einen gewissen Star-Charakter auch in der Vergangenheit hatten und auch bis heute noch haben, äußern sich entsprechend. So, wenn jetzt Netflix sagt, wir sind total happy und diverse andere Leute, also es sind ja nicht nur Chris und ich, die das ein bisschen differenziert sehen, sagen, naja, aber vielleicht geht das Ganze doch irgendwie Richtung zu sehr Content und zu wenig Storytelling. Könnte sich ja die Frage stellen, Chris, ist das jetzt so eine Art, am Aktienmarkt würde man vielleicht sagen, die Bubble, bevor sie platzt, aber wenn man sich die Aktienmärkte anguckt, da platzt seit Jahren nichts, obwohl die Bubble immer größer wird, mal gucken, hurra, wenn es dann soweit ist. Ich meine, Lehman Brothers ist ja nun auch schon wieder 15, 20 Jahre her, dass die kollabiert sind. Aber ist WWE, sag ich mal, Chris, ein Produkt, das dem Wert entsprechend von Netflix gehypt wird oder ist die Blase vielleicht größer als der wirkliche Wert? Und ist das jetzt so eine Art letztes Hurra, bevor die Blase vielleicht zu platzen droht? Also das ist natürlich eine hypothetische Frage, aber mich interessiert einfach mal so deine Meinung. Ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich habe auch hin und wieder mal drüber nachgedacht, was genau WWE bei Netflix bedeutet. Und tut mir dann immer schwer, mir vorzustellen, okay, Netflix ist für mich irgendwie so ein Streaming von Serien und Serien quasi Junkies und Wrestling ist halt irgendwie schon noch was Eigenes, ja, und dann stelle ich mir so vor, okay, abonniert extra jemand jetzt für das Wrestling Netflix und setzt man sich da wirklich so hin wie bei den Serien? Ich denke, Der Vorteil bei Netflix ist, egal wo du bist, du kannst dich da irgendwie überall verbinden und dann legst dich hin und schaust halt random irgendwas, keine Ahnung, von den Binge-Serien. Und WWE ist doch halt irgendwie so mit diesem super Content-Plan etwas, wo man ja schwierig einfach nur so random in eine Folge reinplatzen kann. Klar, die alten Shows, so Attitude Era, obwohl ich mir jetzt nicht sicher bin, was alles auf Netflix schon verfügbar ist, das ist so irgendwie okay, das kann ich mir vorstellen. Und das machen ja dann auch eher so die Hardcore-Fans. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendwie so der durchschnittliche Netflix-User sagt, okay, ich schaue mir heute irgendwie Raw Folge 602 an oder so. Ja. Die Bubble und ob sie größer ist, ich glaube, im Moment ist Wrestling und WWE ein shiny new toy für Netflix und sie haben den Vorteil, dass man im Moment, das habe ich auch bei mir gemerkt, dass es noch immer einen großen Effekt hat, wenn man aus dem Nähkästchen plaudert. Deswegen haben mich so die Wrestler-Interviews schon sehr früh interessiert. Das habe ich immer sehr gern auch gehört. Das höre ich auch heute noch sehr gern. Und sie haben ja jetzt auch diese Unreal-Serie, die startet, wo man so quasi den Vorhang komplett aufmacht. Und ich denke, das ist für Netflix halt ideal, weil es sowas von WWE produziert es noch nie gab. Und ich denke, da wird man sicherlich noch ein paar mehr Zuschauer haben. Davor gab es ja auch die Vince-Doku. Ich denke, es ist einfach etwas, was ganz gut läuft. Also der WWE-Boom ist, glaube ich, noch sehr frisch, er ist noch da. Hat man, finde ich, die letzten Jahre sehr gut gemerkt. Vor allem mit WrestleMania habe ich das irgendwie so spüren können, weil irgendwie auch um mich herum viele drüber reden und sprechen, die eigentlich mit Wrestling so gar nichts am Hut haben. Also merkt man schon, dass WWE tatsächlich sich da irgendwie so durchgeboxt hat. Aber wir haben ja auch, glaube ich, letzte Woche so angedeutet, diesmal aus dieser Schmuddelecke draußen. Ja. Und da komme ich dann wieder so mit mir so in eine Diskussion, wo ich nicht wirklich weiß, okay, wie wird das irgendwie so von den Usern wahrgenommen? Ja, wird da drauf geklickt oder ist es noch immer so dieses Schmuddel-Wrestling oder lässt man sich auf diesen Hype ein? Das ist so irgendwie super interessant für mich. Netflix an sich finde ich auch irgendwie so interessant, wie sie das gestalten. Also man ist ja jetzt im Moment in der Situation, wo man mit WWE eigentlich den gleichen Plan verfolgt, nämlich Content, Content, Content. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viel neue Sachen pro Woche kommen, pro Monat. Da kommt man ja eh nicht hinterher. Und bei WWE ist es ja ähnlich. Aber gleichzeitig ist ja im Moment so ein bisschen die größte Kritik, dass so die Superserien, die richtig gut sind, beliebt sind, halt zwischen Staffeln 3 Jahre vergehen. Und das ist dann eigentlich wieder was ganz anderes, ja. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man sehr happy ist, aber ich kann mir auch tatsächlich sehr gut vorstellen, dass man tatsächlich den Peak irgendwie auch erreicht hat und es dann irgendwie langsam runtergeht und man in ein paar Jahren sagt, ja, keine Ahnung, langt uns nicht mehr, ist quasi cancelled, ja, es wird nicht um eine weitere Staffel erhöht. Ist ja jetzt bei vielen so beliebten Serien so gewesen, die jetzt langsam alle zu Ende gehen. Mit Stranger Things, glaube ich, ist da die nächste, die quasi beendet wird. Und da bin ich dann immer in einer Situation, wo ich wirklich wissen wollen würde, nach was man halt auch den Erfolg misst und was so die Entscheidungsträger als Indikatoren haben, warum etwas verlängert wird oder gecancelt wird. Ja, ich meine natürlich die Streaming Anzahl wird ein Thema sein und vielleicht auch irgendwie die Abo, aber wonach misst du das? Weswegen hat sich jemand bei Netflix irgendwie angemeldet oder quasi das Ding, das Abo gekündigt? Also ist das gerade ein Riesenhype und ich glaube, dass man das richtig gut macht mit diesen Serien, auch wenn wahrscheinlich Unreal für viele so ein kleiner Kritikpunkt sein wird, einfach weil man vielleicht zu viel offenbart. Aber ich denke, man ist da über diesen Punkt schon drüber hinaus und das ist einfach die wahrscheinlich logische Konsequenz dieses Zeitalters. Ich werde es mir anschauen, weil einfach schon die Preview sehr interessant ist, einfach wie man sich beim John Cena Heel Turn und beim Jey Uso World Championship Run geeinigt hat und wie man es inszeniert. Ich kann mir vorstellen, das wird sicherlich auch ähnlich sein wie diese WrestleMania-Doku, wo man sich selbst dann einfach auf die Schulter klopft, aber man macht das sehr gut. Also man setzt auf das Pferd und man schlachtet es aus und ich denke einfach so wie bei allen Sachen, die einmal gut sind, irgendwann ist der Effekt zu Ende. Und das ist nicht mal ein Kritikpunkt, finde ich, so an Netflix oder WWE. Ich glaube, das ist einfach normal, ja. Ich persönlich weiß nicht, ob ich jemals genug gehabt hätte von Breaking Bad. Dennoch bin ich irgendwie glücklich, dass es auch zeitnah zu Ende gegangen ist. Weil es einfach super schwierig ist, eine Geschichte so lange so gut zu erzählen, dass man nie die Magie darin verliert. Und das ist bei WWE sowieso super schwer. Ja? Und da kommt man dann auch auf die Problematik, die ich im Moment bei WWE habe. Es geht alles zu schnell. Der Aufbau für SummerSlam ist super forciert. Ja. Und was ich persönlich gemerkt habe, es gibt halt auch nicht mehr, finde ich, diese eine Superstory. Klar, John Cena Heel Run ist das Ding der Sache, aber was ist so eine richtige Storyline gerade, die wirklich lange und sehr gut produziert wurde? Da hat man sich irgendwie davon entfernt, weil ich finde, mit der Bloodline hat man das ja wirklich lange ziehen können und das war richtig, richtig stark. Also sind das so einfach Kontrapunkte, die ich auch selbst mir setzen muss. Und dann komme ich so in einen Strudel und weiß nicht wirklich, wie ich zum Ende kommen soll. Deswegen forciere ich einfach das Ende meines Monologs und hoffe, dass du irgendwas mitnehmen konntest und wir vielleicht in Diskussion treten können. Sehr viel sogar, tatsächlich. Vielen Dank. Ich finde, du hast also drei wichtige Aspekte angesprochen, die mich zumindest getriggert haben, sodass ich da ganz gerne zu was sagen würde. Einmal, das hast du zu Anfang und auch zum Ende gesagt, dass WWE mit dem Raw-Format auf Netflix ein Faktor ist, der so für Netflix, wie gesagt, gar nicht so typisch ist, aber für das Programm durchaus relevant sein kann, nämlich dieses Live-Show-Format. Und da hast du auch sehr schön gesagt, das lebt eigentlich, und das ist angedeutet, und ich versuche mal darauf aufzubauen, das lebt auch von diesem Live-Format. Und du hast den Vergleich zu anderen Serien gezogen. Also Breaking Bad ist so eine Geschichte, das guckst du durch und dann hast du es durch. Stranger Things auch, ich bin da raus, ich kann da nichts sagen, ich fand es nach der ersten Staffel unglaublich langweilig, aber das ist Geschmackssache. Bitte nicht es falsch verstehen. Und dann gibt es so ein paar Freaks, die gucken Breaking Bad 2-3 Mal und ganz kaputte gucken es dann 4 Mal, so wie ich. Und das ist aber jetzt so ein spezielles Beispiel. Was aber sehr, sehr häufig, glaube ich, vorkommt. Nimm mal Serien wie Big Bang Theory oder Friends. Ich habe Friends immer gehasst, aber ich weiß, viele finden das gut. Ich bin mir sicher. Und fragt euch mal selbst im Bekanntenkreis oder an euch selbst sogar als Beispiel. Ich bin mir sicher, dass einige von euch immer wieder mal bei Friends reinschalten. Um mal wieder beim Mittagessen oder beim Chillen oder abends nochmal 3-4 Folgen so zu gucken, um das guten alten Feelings will. Ich weiß es sogar, dass nicht wenige Big Bang Theory nebenbei laufen lassen haben, weil es so schön chillig ist. Das heißt, das sind Serien, die so einen Nachglüh-Effekt haben. Das heißt, Breaking Bad versuchst du irgendwann nochmal neu zu gucken, Stranger Things vielleicht auch. Friends und Big Bang Theory und was weiß ich, denkt euch irgendwas aus. So Serien, die so 20 Minuten pro Folge gehen, die man immer wieder gucken kann, wo jede Folge auch so ein kleines abgeschlossenes Kapitelchen ist. Das kann man immer wieder mal schauen. Und ich glaube, diesen Nachglüh-Effekt, den wird Raw schlicht nicht haben. Das lebt so ein bisschen vom Live-Effekt. Das heißt, entweder guckst du die Show live an. Wenn du sie nicht live geguckt hast, guckst du dir die Ergebnisse an und was da so passiert ist auf so Seiten wie Wrestling-Infos. Und dann guckst du vielleicht noch ein paar Highlights an. Aber ich sage, die allermeisten, die sich diese Raw-Show über Ergebnisse und Bericht angeguckt haben, weil sie es live nicht gesehen haben, gucken sich das nicht nochmal an. Und die gucken sich's auch nicht nochmal an irgendwann beim Mittagessen oder zum Chillen vom Fernseher, weil sie dann eben Friends oder Big Bang Theory oder was auch immer gucken oder andere Serien wegbingen. Gibt ja genug mittlerweile, die man da regular gucken kann. So. Das wird für WWE, also Problem will ich gar nicht sagen, aber WWE muss eben dieses, Hunter sagte es, we are in the what's next business. WWE muss von Live-Show zu Live-Show gehen. Sie müssen immer was Spezielles bringen. Und da kommt das zweite ins Spiel, was du gebracht hast. Shiny New Toy. Fand ich total geil, habe ich gleich aufgeschrieben. WWE ist derzeit, glaube ich, auch bei Netflix dieses Shiny New Toy. Und es will, andererseits wollen sie auch raus aus dieser Schmuddelecke. Die war letzte Woche ja auch so ein bisschen Thema bei unserem Podcast. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt so eine Art Wegmarke ist. Also ich glaube, WWE, so wie jedes Produkt, steht jeden Tag an einer neuen Wegmarke. Mal sind sie entscheidender, mal sind sie nicht entscheidender. Oder Weggabelung, müsste man sagen. Und im Moment kann man sagen, ist vielleicht eine wieder interessantere Weggabelung da, nämlich zurück zur Schmuddelecke. Oder bleiben wir Shiny New Toy zu Shiny Permanent Toy, das immer irgendwie spannend bleibt, eben durch diesen Live-Effekt. Und dieser Shiny Permanent Toy-Effekt, den kannst du eigentlich nur haben, wenn du auch interessant bleibst, was die Live-Geschichten angeht. Und da muss man, glaube ich, mal abwarten, wie sich WWE entwickelt, was die Fan-Resonanz angeht. Entweder, was die Mainstream-Basis angeht, die guckt sich's an und sagt, ja, ist ja irgendwie immer das Gleiche, ist ja irgendwie auch langweilig. Und wenn die dann nicht, von dem Wrestling als solchen gecatcht sind, dann wird die wird das Interesse sehr schnell abflauen für solche Leute. Leute wie du und ich, Leute wie Jens, wie Claudio, wir haben ja Leute wie auch ihr, die hier zuhört. Ihr seid, glaube ich, im Zweifel keine Leute, die Wrestling seit 3, 4 Wochen oder Monaten gucken, sondern seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, weil euch irgendwann mal das Ding gecatcht hat. Und dann kann man auch mal eine Pause von Monaten, Jahren oder Jahrzehnten machen und man kommt zurück und man fühlt das dann gleich wieder. So, diese Leute, um die muss sich WWE oder AEW oder muss sich das Wrestling keine Gedanken machen. Die werden immer in irgendeiner Weise dem Wrestling-Produkt erhalten bleiben und damit irgendwie auch eine gewisse Leidenschaft assoziieren. Aber diese Netflix-Gucker, das meine ich überhaupt nicht abwertend, aber das ist ja im Moment auch diese Zeit, die das als, wie Chris sagt, shiny new toy wahrnehmen und sagen, ist ja irgendwie ganz prickelnd, ist ja, kann man auch live mal gucken oder so. Wenn die irgendwann gelangweilt sind und nicht vom Wrestling-Hook gehypt sind, sondern einfach nur als nette Abwechslung wahrgenommen haben, die kriegst du nicht zurück oder nicht so leicht, glaube ich. Und da könnte es sein, dass WWE so sehr Netflix jetzt gerade das Produkt über den grünen Klee lobt, vielleicht Probleme bekommt, wenn dieser Abnutzungseffekt erstmal eintreten sollte und dann, oh, haben wir schon 10.000 Mal gesehen, jetzt kommt dann irgendwie, der greift jetzt irgendwie ein und dann guckt der Ringrichter nicht und so. Die sind dann weg und da muss man mal schauen, wie es weitergeht. Das fand ich so interessant, weil du diesen Shiny New Toy und Schmuddelecke gebracht hast. Und das Letzte, was ich cool fand, war der Bezug zu dieser Unreal-Serie. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich sie gucken werde und würde mich dann sehr auf deine Äußerung freuen, damit ich so einen Anhaltspunkt habe. Ob diese Serie in Gefahr für das WWE-Produkt ist, bin ich 100% sicher, nein. Denn diese Serie hinkt der Realität oder der Gegenwart, müsste man sagen, hinkt der Gegenwart ja eher 1, 2 Schritte hinterher. Kayfabe ist schon seit Jahren, seit Jahrzehnten mehr oder weniger platt. Und wenn WWE jetzt diese Unreal-Serie macht, Klammer auf, die wird sowieso 100% abgekartet, gefaked, gescriptet und was auch immer sein. Also was da Unreal ist oder Real oder was auch immer, auf jeden Fall ist es gescriptet durch 10.000 Manager-Hände gegangen und 10-mal kontrolliert. Also nichts geht da raus, was irgendwie gefährlich ist oder von dem WWE sich nicht irgendeinen Marketing-Effekt erhofft. So, das heißt, diese Serie wird das Kayfabe nicht zerstören, es ist schon längst zerstört und es wird eher WWE so ein bisschen cool aussehen lassen, weil sie ein kleines bisschen die Illusion zumindest fördern, die Leute hinter die Kulissen gucken zu lassen. Und selbst dieses hinter die Kulisse gucken lassen ist nur eine erneute Kulisse. Das heißt, was da wirklich läuft, wird sicherlich nicht in einer fucking Unreal-Serie einem breiten Publikum bekannt gemacht werden. Na? Und deswegen, glaube ich, ist die Serie völlig harmlos. Man könnte sogar sagen, hier wird die zweite Kayfabe-Wand aufgemacht, dass man ein Kayfabe dahingehend aufbaut, die Realität zu zeigen. Und dann dahinter ist dann wieder die wirkliche Realität. Also man kann das immer weiter verschachteln, wie mit dieser komischen russischen Puppe, wo immer in der nächsten Puppe noch eine kleinere ist, so nach dem Motto. Niemals werden wir in der Fernsehserie sehen, wie Sachen wirklich laufen. Also wer das glaubt, dem kann ja auch nicht helfen. Der glaubt auch, dass Wrestling echt ist. Also fand ich mega interessant, Chris, was du da für Aspekte gebracht hast. Und ich glaube, die nächsten Monate bis Jahre werden dann zeigen, von wegen Shiny New Toy oder Schmuddelecke, wo es hingeht. Und ich vermag das tatsächlich nicht so richtig zu erkennen derzeit. Denn ich glaube, dass Wrestling einerseits ein Sport ist, der sich sehr, sehr schnell abnutzen kann und viele Fans auch aus dem Mainstream-Bereich wieder verliert. Ich glaube allerdings auch, dass Wrestling, wenn es einen erstmal erwischt hat, auch nicht wirklich so leicht wieder loslässt. Und auch, da können auch, wie gesagt, Monate bis Jahre zwischenliegen. Dann kann es so einen Schläfereffekt geben, dass man dann wieder aktiviert wird sozusagen. Bin mal gespannt, Chris. Müssen wir abwarten. Aber du hast mir 1, 2 sehr coole Stichworte gegeben und ich hoffe, die Userschaft ist auch so ein bisschen am Reflektieren. Müssen wir abwarten, wie es weitergeht, was? Ja, definitiv. Also was ich ganz cool fand, war der mittlere Aspekt, den du ausgeführt hast, weil da bin ich dann eben auch in einer Situation, die ich vielleicht einfach in meiner eigenen Bubble nicht erkenne, so welche Generation quasi nachkommt und gefesselt wird davon. Also in dem Fall, okay, ist eine Live-Show, die geht 2 Stunden und wenn ich es nicht hinbekomme, da live zu sitzen im Real Life, ist halt dann bei mir so das Thema, okay, WWE wird ja die wichtigsten Segmente eh komplett auf YouTube haben. Gleichzeitig weiß ich, YouTube ist sehr big für sie, machen sie auch sehr viel Geld damit. Und da frage ich mich, ob man sich halt mit diesen ganzen Matches, es werden ja mittlerweile auch ganze Pay-Per-Views haben sie ja hochgeladen, ob man sich da vielleicht irgendwie selbst ins Bein schießt. Weil dann, wenn ich Real Life schaue und ich weiß, da war ein cooles Segment, weil ich einen Bericht gelesen habe mit CM Punk, ich weiß nicht, ob ich auf Netflix gehe, draufklicke und dann beim Regler hin und her schiebe, bis ich endlich da bin, weil dann gehe ich einfach auf YouTube und dort haben sie es perfekt geschnitten, für mich schon vorbereitet. Da bin ich halt dann so, okay, bin ich in einer Bubble und check einfach nicht, dass vielleicht 1 Million Leute wirklich sich Zeit nehmen am Montag und da live schauen. Oder ob die neue Generation vielleicht das einfach auch so feiert, dass man sagt, okay, ich scroll mich durch die Show. Ja? Einen anderen Aspekt, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht interessieren sich ja wirklich alle beim Wrestling nur für die Promos und der Nebeneffekt sind halt dann Superstars, die sich hin und her werfen im Ring. Ist auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, okay, aber dann weiß ich nicht, ob ich mir ein Abo zulege, weil ich kann ja gratis das Ganze dann bei YouTube schauen. Ich muss gar nichts für YouTube zahlen und kann ganze Shows, ganze Matches und die aktuellsten Promos auch sehen. Da ist so für mich der Aspekt, ob ich einfach, oder ob ich weiß, dass ich da nicht den richtigen Blick drauf habe, weil es ist Netflix, wird nicht einfach so random irgendjemanden so viel Geld in die Hand drücken, damit sie auf ihrer Seite sind. Aber wo definieren sie den Erfolg? Das ist so, das wäre so für mich irgendwie so eine Frage, die ich gern beantwortet hätte. Werde ich nie bekommen, die Antwort. Aber dennoch glaube ich, dass es einen Abnutzungseffekt geben wird. Aber wie gesagt, das ist kein direkter Angriff auf WWE und das aktuelle Produkt. Ich denke, das ist ein eigenes Thema, was wir ziemlich sicher auch in den nächsten Wochen besprechen werden, vor allem, wenn wir zum SummerSlam kommen. Aber das hat mich schon auch von Anfang an interessiert. Wie wird Netflix mit dem WWE-Produkt ihre Folge definieren und wo setzen sie die Indikatoren? Und da bin ich mir noch nicht recht sicher, ob man sich vielleicht sogar mit YouTube da ein bisschen selbst ins Knie schießt, weil, wie gesagt, ich denke, man kann easy mit Eigenwerbung, mache ich jetzt, mit wrestlinginfos.de und YouTube-Videos auf den aktuellsten Geschehen bleiben und easy auf dem Laufenden halten, sich selbst, ohne dann eben dieses Abo zu haben. Aber wie gesagt, da kenne ich mich zu wenig aus und verstricke mich immer wieder in einen eigenen Strudel, wo ich mir so quasi selbst dann in den Schwanz beiße. Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt und da kann man natürlich nur spekulieren oder Theorien zu entwickeln. Meine Theorie dazu ist, dass WWE mit dieser YouTube-Geschichte, glaube ich, echt verdammt gut aufgestellt ist, dass sie das so machen. Denn es gibt so viele, die sagen, Alter, ich versenke doch nicht 2 Stunden Lebenszeit in Raw und 2 bis 3 Stunden, je nachdem, wie es mal gerade ist, Lebenszeit in SmackDown. Das ist eine lange Zeit. Ich meine, du hast diese Shows oft genug und machst es ja immer noch teilweise live-berichtmäßig bearbeitet. Das ist aber nicht vergnügungssteuerpflichtig, sich das jedes Mal anzugucken. Und für Leute, die auf dem Laufenden bleiben wollen, ist das Gold. Und für WWE eigentlich auch. Denn sie sind ja was die YouTube-Abonnenten angeht, mit weit über 100 Millionen, ja ganz weit vorne, weltweit, von allen Unternehmen in der Unterhaltungsbranche. Ja. Ich glaube, Top 3 oder so. Also da ist nicht mehr viel drüber. Über WWE. Und da kannst du schon mit Geld verdienen. Du kriegst die Leute bei der Stange, die nicht alles gucken wollen. Und das sind, glaube ich, mittlerweile richtig viele. Aber du behältst sie eben. Und für, das muss man ja fast schon sagen, für die Die-Hard-Fans, also das, wenn man sich die YouTube-Klickzahlen anguckt, verglichen mit den Leuten, die Raw live gucken, da ist das ja, also ich will nicht sagen, es ist ein nice to have. Dafür steckt da viel zu viel Geld drin in den Live-Shows. Aber ich glaube, es ist zumindest nichts, was miteinander ins Gehege kommt. Also das Live-Format im Free-TV, das Live-Format auf Netflix mit dem YouTube-Format, wo dann man quasi alle irgendwie bei Laune halten kann, die sich nur die Rosinen rauspicken wollen. Ich halte das für eine großartige Idee sogar tatsächlich und sehe da auch keine Gefahr der Übersättigung, weil die eben sich die Sachen rauspicken. Die werden sogar eher bei der Stange gehalten, als dass man sie zwingt, Raw sich anzugucken, worauf auch die wenigsten Bock haben, könnte ich mir vorstellen, auf sich. Deswegen, so kritisch ich bei WWE bin, das halte ich für wirklich großartig, diesen Plan, das auf YouTube zu machen. Zumindest, wenn man nicht immer ganze Matches hochlädt. Und das finde ich auch ganz süß. Bei jeder Weekly, seit ein paar Monaten, ist es ja so, dass du ein Segment immer in voller Länge bekommst. Meistens das Hauptsegment tatsächlich, ja. Was ich mega geil finde. Da könnte man so ein bisschen sagen, warum soll ich denn noch dann Raw auf Netflix gucken oder SmackDown auf USA, glaube ich, läuft SmackDown, genau. Wenn ich da alles auf YouTube sehen kann. Das ist dann eine Frage, wie willst du es ausbalancieren? Ne? Was willst du zeigen, wie viel willst du zeigen? Aber ich glaube, dass wenn du 10 von 10 WWE, ich will nicht unbedingt Fans sagen, von WWE-Guckern in Anführungszeichen, fragst, ob die dieses Netflix-Format gut finden, würden, glaube ich, sagen, 10 von 10 würden sagen, das ist doch eine geile Sache. Und Netflix scheint es auch nicht zu stören. Man muss gucken, wenn die Raw-Zuschauerzahlen zurückgehen sollten oder falls sie zurückgehen sollten, ob Netflix dann klagt. Aber eigentlich aus WWE-Sicht ist das mega geil, weil du hast, wie man so schön sagt, the best of both worlds durch dieses Ding. Du hast die Live-Gucker, du hast die bei der Stangehalter und die Pay-Per-Views gucken dann sowieso wieder die allermeisten, weil sie ja mitreden wollen. Und die sind ja meistens auch dann oft interessant zu gucken, weil irgendwas passiert da ja. Und ja, Wrestling ist Geschmackssache, will ich mal sagen. Also mal so, wir sind ja doch wrestlerisch meistens eher zufrieden als unzufrieden. Wenngleich es natürlich Ligen gibt, wo das Wrestling vielleicht stärker ist. Ja, das war, ja, eigentlich wollten wir nur ein bisschen drüber sprechen und haben schon wieder weit über eine halbe Stunde drüber philosophiert. Man könnte da echt noch viel ausführlicher drüber sprechen, aber wir mussten es diesmal, oder das heißt, wir wollten es diesmal ganz gerne bringen, weil Netflix sich an die Presse gewandt hat und hochzufrieden sich zeigt. Und da dachten wir, wir können das ja mal ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven uns angucken. Jo, damit kommen wir zu den Weeklies. Und ich habe es in der Überschrift drin, nicht nur Shiny New Toy, hat mich Chris da inspiriert, das muss einfach in die Überschrift, und Schmuddelecke. Sondern ich habe auch was reingeschrieben von Sommerloch, Trash-TV-Segmenten und goldene Himbeere-mäßigen schauspielerischen Leistung. Das bezieht sich in allererster Linie auf die SmackDown-Ausgabe. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, es gibt so Phasen, da hat WWE das, dass sie da irgendwie diese merkwürdigen, ja, Trash-TV-Segmente, ich kann es gar nicht anders benennen, rausknallen. Und das fing schon an mit einem unglaublich, also ich musste wirklich, ich habe fast dauergelacht bei dem Segment, beim ersten Videosegment, als da ein gefakter Autounfall uns versucht wurde zu verkaufen. Oh, es stimmt wirklich, an dem Segment stimmt wirklich alles nicht, muss man sagen. Es ist so, also deswegen ist es auch schon fast wieder so großartig. Es ist so schlecht, man muss sich einfach schämen. Wie fange ich an? Also zwei Autos, die wohl ineinander geraten sein sollen, auch wenn man sieht, dass sie nicht ineinander geraten sind, sind zu sehen. Und die neue Bloodline wird von der Polizei verhört. Großartig, schlechte Schauspieler, überragend. Tongaloa philosophiert da mit einer Politesse, glaube ich. Ich kann es nicht genau erkennen auf dem Standbild. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, Tala Loa, glaube ich, mittlerweile. Man kann die gar nicht mehr auseinanderhalten von den Namen. Steht rum und sagt eigentlich gar nichts. Solo Sikoa ist völlig verwirrt und ganz traurig und versucht dann wild gestikuliert, nee, nicht wild, nur so genervt gestikulierend dem Polizisten zu erzählen, was denn los ist. Adam Pearce wird erstmal gleich interviewt, obwohl er sich um die Sache kümmern soll. Und dann kommt noch Cody Rhodes, ach ja, läuft's eigentlich mit dem Vertrag, ja, läuft super, tschüss. Und Adam Pearce sagt, so, ich kann jetzt kein Interview geben, ich muss jetzt um die Polizei mich kümmern. Leute, das ist so ein Trash-Segment. Und wenn man sich für Wrestling gucken manchmal schämen muss, dann ist das ein Segment, da muss man sich für schämen. Aber man kann auch eine Tugend draus machen und sich einfach lautstark totlachen über dieses Segment. Stichwort grottenschlechte schauspielerische Leistung. Können wir auch auf Charlotte Flair weiter rüberziehen, die ja in dieser doch interessanten Tag-Team-Storyline mit Alexa Bliss ist. Alexa hat jetzt dafür gesorgt, dass Charlotte gegen Raquel Rodriguez gewinnen konnte. Und da hat dann auch Lotte wieder versucht, schauspielerisch im Rahmen ihrer Möglichkeiten dieses hin- und hergerissene, eigentlich mögen wir uns nicht, aber irgendwie stehen wir jetzt doch füreinander ein. Team Hell No, Teil 2, 5 Millionen. Ja, und trotzdem finde ich es interessant, Lotte, also es widerspricht jetzt dem, was ich gesagt habe, ich bin mir dessen auch bewusst, aber das scheint Lotte gar nicht mal so schlecht zu tun, diese Tag-Team-Geschichte. Sie hat jetzt irgendwie wieder so ein Gegenpart oder ein Part, mit dem sie arbeiten kann, mit Alexa. SummerSlam wird es dann ja auch um die Tag Team Championship gehen, dazu dann später mehr. Ich will mal diese grottenschlechte schauspielerische Leistung hier so kurz zwischenschieben. Der Höhepunkt, oder besser gesagt das Lowlight der schauspielerischen Leistung, kam dann am Ende der Show. Aber es gab natürlich auch noch ein Verhaftungssegment, können wir auch noch mal kurz sagen. Solo Sikoa wurde dann nachher auch verhaftet, auch unglaublich schlecht geschauspielert den Cops. Man muss sich da wirklich schämen. Ja, Chris, ich weiß nicht, im Sommer hat WWE sowas manchmal häufiger als sonst, aber mit schöner Regelmäßigkeit kommt sowas vor. Was meinst du, ist das für das Produkt auf Sicht eher vielleicht ganz süß, weil es irgendwie putzig ist und die Leute das interessant finden? Oder kommt man da erst recht nicht aus der Schmuddelecke raus? Ich muss sagen, ich fand das super witzig, eigentlich das Eröffnungssegment. Es hat mich irgendwie tatsächlich so an die Peak-Sachen erinnert, wo Baron Corbin mit einem Panzer abgeschossen wurde. Es war herrlich, wie da einfach jeder herumsteht und Cody interessiert sich mal für gar nichts und will einfach nur sein Championship-Match haben. Es ist interessant tatsächlich, WWE ist ja, oder diese Superstars, die haben ja tatsächlich irgendwie wirklich mehrere Talente. Also die Topstars, da muss ja Schauspieler sein, guter Wrestler, Selling, Mikrofon. Also das ist schon sehr beeindruckend. Ja, klar, man hat es dann bei diversen Filmen von WWE gesehen, dass die dann doch vielleicht beim Wrestling bleiben sollten. Aber alles in allem ist das ja wirklich sauber. Und man hat da wirklich mit den Peak-Leuten wie Heyman natürlich dann auch Leute, die alles brillant dann rüberbringen. Und dann gibt es tatsächlich, wie du schon richtig gesagt hast, alle Lichtjahre mal so ein Segment, wo du wirklich siehst, okay, das ist etwas, wo man vielleicht eher weniger die Leute damit auseinandersetzen lassen sollte. Ja. Ich muss sagen, das Verhaftungssegment, fand ich Solo sogar großartig. Also ich fand das unglaublich witzig, wie er das gemacht hat, wie er sich davor sträubt da, und sich versucht, da irgendwie rauszureden. Das Anfangssegment ist halt so, ich frage mich, wie man darauf kommt, das zu produzieren. Also vielleicht ist es auch so ein Running Joke, weil diese Polizisten sind ja meist irgendwie dann noch Talente von NXT oder vom Performance Center. Und du merkst den so richtig an, irgendwie wie sie, seine Polizist auch, der richtig große Oberarme hatte, da hast du auch gemerkt, so Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich hinschauen soll, sein ein Auge, du siehst, wie er ein bisschen so in Richtung Kamera blickt und total überfordert ist, und ich finde es geil, wie Tyler Long, er steht einfach da, so ein Riese, und das Kathy Kelly Interview dann random davor, es hatte ja, man denkt, keine also, Ahnung, was Spencer mit dem Dampfhammer gleich nicht zusteckt, weil er genervt ist von diesem Segment, so, das musste ich auch so ein bisschen an die Bud Spencer Schlägerei denken, teilweise. Also trashig war auf jeden Fall, ne? Eben, und irgendwie, am Ende ist es dann vielleicht auch so schlecht, dass es dann wieder wirklich gut ist, weil man erinnert sich dran. Ja. Es hebt sich ein bisschen auch hervor. Also interessant, aber tatsächlich, man verlangt halt sehr viel von diesen Superstars, und die meiste Zeit ist es halt auch wirklich in Ordnung. Aber dann kommt halt eben auch so ein Segment, wo irgendwie, glaube ich, niemand sich einfach wohlfühlt. Und das merkt man dann auch. Und das zieht sich dann durch das ganze Segment. Das Verhaftungssegment fand ich eigentlich ganz cool. Also ich weiß nicht, Solo, ich mag den irgendwie. Er ist wirklich unglaublich stark in solchen Sachen. Charlotte und Alexa, da wo sie sind, irgendwie finde ich es für Alexa eigentlich ganz gut, und es hat sich auch für Charlotte herausgestellt, dass es eigentlich ganz wichtig war. Es ist irgendwie, sie findet auch irgendwie, die Fans finden gerade auch irgendwie zu ihr. Also es ist tatsächlich einfach dieser Effekt, dass man sie nicht im Main Event haben will, aber man will sie einfach in den Shows haben, weil sie irgendwie gut genug ist im Ring und eben auch in der Schauspielerleistung, ja. Dass diese Geschichte zwischen den beiden reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Aber tatsächlich finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, wie man die beiden einsetzt, weil für Alexa, bei mir vor allem, ist der Main Event einfach nicht mehr der richtige Ort. Bei Charlotte bin ich ein bisschen anderer Meinung, aber da bin ich, glaube ich, sehr allein. Und trotzdem finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich denke mal, mit dem Tag Team Gürteln hat man da sicherlich eine gute Paarung, und du kannst dich definitiv da auf gutes Wrestling einstellen. Und ich fand auch das Multi-Women Tag Team Match bei Evolution ja auch gar nicht so schlecht. Nee, ganz kurz nochmal, also bin ich bei dir, kurz nochmal zur Bloodline und dem Eröffnungssegment, beziehungsweise dem Verhaftungssegment. Das war schauspielerisch und vom Booking her schon echt nicht gut. Aber du hast einen Aspekt gesagt, den würde ich sofort unterschreiben. Ich fand es total putzig. Also gerade was Solo da wieder gemacht hat. Talaloa heißt er gerade. Also das bewirkt doch nur, dass du die Bloodline 2.0 oder 3.0 bei solchen Fans wie Chris und ich es sind, tatsächlich overbekommen. Also und zwar als putzige Heels. Also man muss sie doch jetzt eigentlich mögen nach so einem Segment. Also Chris und ich sind ja eh Solo-Fans. Wir mögen auch die Bloodline in jeder Variante eigentlich. Und durch solche Segmente kriegst du die für mich einfach nur als Heels over, so New Day-mäßig, die man eigentlich gern haben muss. Man muss sich fast schon knuddeln. New Day waren als Heels, fand ich auch überragend. Also damals 2014 bis 2015. Und so auch die Bloodline. Das heißt, solche Segmente bewirken bei Chris und mir das Gegenteil von dem, was sie sollen. Und drüber lachen kann, darf, ja, muss, also bleibt jedem selbst überlassen. Trashig finden wir es und es bewirkt das Gegenteil von dem, was es soll, nämlich, dass die Bloodline bei Chris und mir overkommt. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, was soll der Scheiß, interessiert mich überhaupt nicht, da kommt überhaupt gar nichts over. Solo ist eh overperformed und overhyped. Sehen Chris und ich ein bisschen anders. Befürchte, Solo wird, aber das machen wir bei der Preview, Solo wird beim SummerSlam verlieren. Denn WWE hat offenbar, wenn das stimmt, vor, Jacob hier ganz nach oben zu pushen. Müssen wir mal abwarten, wie das weitergeht. Ansonsten deutet man auch schon einiges mehr oder weniger konkret für den SummerSlam an. Damian Priest wird es dann wohl mit Aleister Black zu tun bekommen, der wohl einen ziemlichen Push bekommen soll. Schauen wir mal. Die Wyatt Six faseln Wyatt Sixiges Zeug durch die Gegend. Gibt's auch nicht allzu viel zu sagen. Stephanie Vaquer ist over, bleibt over. Bei WWE hat man dann gesehen, oh, wir haben ja einen SummerSlam, oh, wir müssen aber ein paar Matches zusammenkriegen. Dann sollen doch mal jetzt Rey Fénix und Andrade neue Number One Contender werden. Nicht irgendwie Fraxium oder Motor City Machine Guns oder DIY. Nee, wir machen mal so ein zusammengewürfeltes Tag-Team. Mal gucken, ob da was kommt. Keine Ahnung. Also Fraxium hätte ich sowas von gerne beim SummerSlam gesehen. Aber nun bekommen wir den ewig unoverigen Andrade, zumindest im Main-Roster, der jetzt mit Rey Fénix, der immer wieder andeutet, wie großartig er ist, ein Championship-Match bekommt. Gucken wir mal. Kann man drüber reden, muss man nicht. Ich weiß nicht, Chris, willst du dazu was sagen? Sonst würde ich zum Main Event gehen, aber ich will dich auf keinen Fall übergehen. Wir können direkt zum Main Event, da war echt nicht viel dabei. Gleichwohl, das Tag Team Match war ganz ordentlich. Das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Das kann man sich auf anschauen. Auf jeden Fall. Also ich will da auch jetzt nicht die, also da waren ja auch, da sind ja nur starke Worker drin gewesen, ne? Bei einem Fatal 4 Tag Team Match. Das sind ja alles großartige Tag-Teams. Ich finde es eben nur schade, dass man, ja, dieses random Zusammenwürfeln ist immer so eine Geschichte. Ja, und dann kam das Main-Event-Segment zwischen Cody Rhodes und John Cena. Sollte ein Vertragsunterzeichnungssegment werden. Cody kommt an den Ring und ich war ganz überrascht, hat erstmal relativ leidenschaftlich zur Fanbase gesprochen, aber das war dann relativ schnell wieder vorbei. Man konnte dann beruhigt weiterschlafen. Cody hat also nichts wirklich Wichtiges gesagt. Und dann kam John. Nachdem Cody sehr schnell unterschrieben hatte, kam dann John. Und viele fanden das nicht gut, was er gemacht hat. Ich fand es tatsächlich großartig, was John da gemacht hat. Er kam raus und dachte, ja, moin Leute, tut mir leid. Ja, also ich weiß, ihr wisst, ihr wollt alle jetzt, dass das Vertrag unterschrieben wird. Es wird dieses Match ja auch geben. Aber tut mir leid, Leute, nicht beim SummerSlam. Ich muss einen Film drehen. Netflix ist informiert. Wir alle sind informiert. Aber ich bin emotional und körperlich erschöpft. Ich bin auf. Und dass ich heute überhaupt hier sein kann, liebe Leute, das ist eigentlich das Höchste der Gefühle. Eigentlich wäre nicht mehr das möglich gewesen. Also er hat das so großartig gemacht, fand ich so. Also er hat den Heel gespielt, der spielt, dass er ja traurig ist, dass er den Fans das nicht geben kann, was er ihnen gibt. Und das hat er, finde ich, wirklich stark gemacht. So, und dann sagt er auch so, das war's, tut mir leid, ich unterschreibe das jetzt nicht. Keine Ahnung, Cody, du kriegst dein Match, aber eben nicht beim SummerSlam. So, dann kann ich auch gehen. So, John geht. Cody, also der wird immer mehr zum AEW-Cody. Grüße gehen raus an The Underground, der das sehr schön im in einem Beitrag unter dem Bericht im Board formuliert hat. Cody springt hinter Cena her, nachdem er seine Anzugjacke ausgezogen hat. Ich verstehe immer noch nicht, wie man ihn nicht dafür ausbuhen kann. Und er prügelt auf John ein, macht ihn ziemlich schnell, ziemlich platt und führt dann seine Hand zur Vertragsunterschrift. Wollen wir die juristischen Aspekte hier vollkommen außen vor lassen? Aber lassen wir das mal jetzt in der Wrestling-Welt gelten, dass das rechtliche Wirksamkeit hat. Ja, Stichwort Trash-TV und goldene Himbeere. Aber selbst in dieser Welt ergibt das überhaupt keinen Sinn. Denn Cody, nochmal, Lieblingsface der Massen, hat nicht nur John Cena zu einem Match gezwungen. Nochmal, rechtlich geht das sowieso gar nicht. Aber im Wrestling-Universum mag es gehen. Und er hat auch noch gesagt, Achtung, lieber John, hättest mal das Kleingedruckte lesen sollen, denn jetzt haben wir einen Street Fight beim SummerSlam. Richtig geil. Wie soll denn John das Kleingedruckte lesen, wenn er K.O. geschlagen wurde, fragt unser The Underground. Dem kann man schwerlich widersprechen. Ja, Stichwort AEW, Cody. Also er macht immer noch auf Mr. Nice Guy und die Fans, ich sag bewusst, scheinen es auch immer noch gut zu finden, aber er agiert wirklich wie ein Heel, wie ein ziemliches Arschloch. Pardon my French. Ja. Und da hat The Underground was sehr Schönes gesagt. Also, wenn da jetzt nicht die Zuschauerreaktionen langsam eingespielt werden, dann versteht ihr das WWE-Publikum nicht. Ja, Chris, wir verstehen es ja schon seit 3 Jahren nicht so richtig, dieses Publikum. Aber was denkt man sich bei so einem Booking? Ich fand es tatsächlich nicht gut, das Segment, muss ich zugeben. Ich finde es witzig, dass Cena so alles abspult, was einen Heel ausmacht. Also der weinerliche Heel, der nicht wrestlen möchte, seinen Titel nicht aufs Spiel setzt. Und dann hat man halt das typischste Vertragsunterzeichnungssegment aller Zeiten hergeholt, wo man den anderen dazu zwingt, dass er unterschreibt. Das hatten wir sehr oft. Er wird es auch immer wieder geben. Dennoch glaube ich, dass Cody weiterhin bejubelt wird. Ich denke, das ist einfach dieses neue Publikum, das da sitzt. Das ist erzogen und das funktioniert. Ich fand es halt leider einfach nicht gut und es ist irgendwie etwas, was ich gar nicht fühle. Also ich bleibe noch immer dabei, Cena macht's gut. Aber einfach die Zukunft so reizt mich so gar nicht. Also ich erkenne schon gewisse Situationen. Also ich spreche jetzt fast gar nicht mehr über diese Segmente eigentlich, weil es ist irgendwie für mich einfach nur langweilig gewesen und überhaupt keinen Hype generiert. Aber das ist halt dem strengen Zeitplan geschuldet. Ich verstehe, was Cody auch hat. Er ist wirklich so der absolute Strahlemann. Er ist gut im Ring, er hat eine catchy Musik und er ist von AEW zu WWE gegangen. Also die Lagerwechsel, das ist natürlich für Fans etwas ganz Großes. Ja. Ist im Fußball ja auch so. Und er ist in allem eigentlich ganz gut. Nur es ist halt, ich finde das wirklich schon super langweilig. Also es ist auch nicht mehr wirklich drin, wenn er emotional wird, wo du gesagt hast am Ende, okay, vielleicht ist es was Neues. Es ist am Ende halt immer das Gleiche. Aber ich verstehe einfach, warum er es so macht und ich verstehe, warum es WWE so macht. Denn sie brauchen hier einen super Face. Und er füllt halt alles auf, ja, aus. Also ich denke mal, Ticketverkäufe sind gut, die Nummern sind gut und er sieht im Anzug gut aus und du kannst ihn überall hinsetzen und WWE wird sehr gut vertreten, ja. Nur, es ist halt irgendwie für mich, boah, beim SummerSlam ist ein Streetfight. Das ist halt für uns die absolut ungünstigste Stipulation, die wir hätten bekommen können. Auch wenn man bei einem normalen Singles-Match mit einem Ref-Bump das Gleiche bezwingen wird, nämlich einen Eingriff. Ja. Gerüchten zufolge wird Rocky mal nicht auftauchen. Ja. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist aber eine Überraschung. Rocky ist nicht da, sagt das nicht. Und ich weiß halt nicht, ob unser guter Travis Scott zurückkommt. Keine Ahnung, ob er sich da irgendwie nochmal blicken lässt. Aber es halt für mich halt irgendwie nach. Es ist halt irgendwie so, okay, wir sind jetzt wieder bei Cody gegen gegen Cena. Aber was wird uns erzählt? Was ist die Fehde? Weil es geht hier nicht mehr um John Cenas Seele. Es geht nicht um Codys Seele. Es geht einfach nur darum, dass Cena mit diesem Titel nicht retired. Okay, boom, hatten wir schon bei CM Punk. Sie haben einfach den gleichen Titel am nächsten Tag bei Raw in einem Turnier ausgespielt. Das ist halt so, wo wir vielleicht auch auf den Anfang zurückkommen, ob ich einfach in einer eigenen Blase bin, weil ich das alles schon gesehen habe. Wenn jemand Neues, ein 10-Jähriger, 12, 13 oder 15-Jähriger, je nachdem, das zum ersten Mal sieht, wird sich denken, oh Mann, krass, Alter, was passiert, wenn er mit diesem Titel retired? Was passiert da? Und deswegen muss ich da vielleicht einfach auch mal mich selbst an die Nase nehmen und sagen, ich analysiere das Segment für das, was es war. Und das mache ich jetzt. Ich fand es einfach langweilig. Ich fand den Splitscreen ganz putzig. Das ist was ganz Neues gewesen, wo man beide dann gesehen hat. Dieser Fade-Effekt. Aber es ist für mich echt, wir sagen es eh oft, aber ich finde es einfach irgendwie langweilig. Es wird auch kein gutes Match, befürchte ich. Trotz irgendwie Streetfight, wo man vielleicht mit Waffen arbeiten kann. Aber so sehr ich Cena auch vermissen werde, muss ich zugeben, es macht mich schon ein bisschen traurig, dass er geht. Wrestlerisch ist wirklich schon, glaube ich, bei ihm am Ende. Also das merkt man. Und ich glaube, es wird ein hölzernes Match. Und es wird kein gutes Match. Und der Endeffekt wird halt irgendwie wahrscheinlich ein langweiliger sein, wo Cody einfach die Titel zurückgewinnt und Cena wechselt dann langsam zum Face, damit wir ihn dann verabschieden können. Was ganz cool wäre, ist, finde ich, das würde ich dann bei Cody sehr gern eigentlich sehen wollen, wenn wir wirklich den super Plot-Twist bekommen und man reverse die Sachen und macht Elimination Chamber Teil 2 beim SummerSlam, wo Cody sich privat mit Rocky drauf geeinigt hat, dass er ihm doch die Seele gibt und dann als sein neuer Champion weitergeht und Cena, also ist dann der Double Turn, ja. Aber gut, ich bin schon bei der SummerSlam Preview. Ich denke da schon viel zu weit. Bleiben wir beim Segment. Ich fand's langweilig. Ja, bin ich bei dir. Interessant natürlich, man schüttelt beim Wrestling ja immer die Kristallkugel des Fantasy-Bookings und wir sind jetzt eigentlich einen Tick zu weit, wie du richtig sagst. Aber einen Aspekt kann man hier vielleicht auch anbringen, weil er relativ frisch gerade reingekommen ist. John hat ja angedroht, sein letztes Match am liebsten gegen Dwayne Johnson haben zu wollen. Ja, gruselig. Also, wobei, boah, weiß man nicht, je nachdem, wie du es erzählst letzten Endes. Aber, boah, du hast auch schon gesagt, du müsstest dann Rocky vorher schon mal zurückbringen und irgendwie Cody jetzt rüberziehen, dass dann John der Ultra-Superstar ist, das Ultra-Babyface. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Rocky sich da zeitlich für frei machen kann oder will für ein Match gegen John. Der hat, glaube ich, nur noch zwei Matches im Kopf. Rocky gegen Cody und Rocky gegen Roman. Das sind, glaube ich, die einzigen Matches, die ihn irgendwie noch jucken, wenn überhaupt noch ihn irgendwas juckt. Und das, was du gesagt hast mit Cody beim SummerSlam Richtung Rocky, das ist, ja, also das klingt natürlich sehr interessant, aber das ist natürlich pures Fantasy-Booking letzten Endes. Und ob Rocky da, das weiß ich nicht, ob er so weit noch kommt, dass er ja, aus der Chefetage darunter krabbelt für solche Sachen. Mal sehen. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ja, aber das ist, wie gesagt, auch wie Chris schon sagte, SummerSlam Preview-Stoff. Und müssen wir jetzt tatsächlich nicht heute weiter vertiefen, weil dann haben wir das Pulver ja auch verschossen. Das wollen wir ja gar nicht. Aber die zweite Weekly steht ja auch noch an und das war Raw. Und da, Chris, können wir, glaube ich, auch tatsächlich relativ kurz halten. Ich will dir da aber nicht vorgreifen. Wir haben da, glaube ich, kann man das sagen, doch relative Standard-Hausmannskost gesehen in Bezug auf die Vorbereitung des Matches Punk gegen Gunther. Fand ich, also ich will nicht sagen zum Einschlafen, aber doch schon ziemlich zum Einschlafen. Dann Sheamus gegen Rusev. Naja, auch hier haben wir ein World Tag Team Title Contendership. Die Latino World Order geht steil nach vorne. Grayson Waller will zu New Day als Big G. Ich musste tatsächlich schmunzeln. Wir bauen Intercontinental Championship und Tag Team Match der Damen auf. Karrion Kross gewinnt gegen Sami Zayn und dann hatten wir noch einen Main Event. Das war so die Kurzzusammenfassung. Also wirklich, wer es nicht gesehen hat, hat es nicht verpasst, würde ich sagen. Oder hat Chris hier vielleicht noch Insider-Infos und belehrt mich eines Besseren? Nee, tatsächlich war das echt so eine Sommerloch-Raw-Ausgabe. Ganz interessant vielleicht noch, dass Karrion Kross Sami Zayn besiegt hat. Ein rarer Sieg für Karrion, und es gab ein sehr cooles Match zwischen Stephanie Vaquer gegen Io Sky. Kann man sich auch anschauen, das Ende leider ein bisschen für mich eher nicht so gut, aber verständlich aus Storyline-Sicht. Aber grundsätzlich, wenn man es nicht gesehen hat, hast du recht, man wird da nicht viel verpasst haben, und es ist für mich auch eine wieder deutliche Sache, dass man wirklich gestresst diese SummerSlam-Card aufbaut. Ganz süß war AJ Styles in dieser Ausgabe, wo er sich irgendwie mehrmals verkleidet hat als Hausmeister und als Arzt. Stimmt, das ist mehr als eine Honorable Mention wert, finde ich auch. Das ist ganz witzig, und da wird es dann das Match geben der beiden beim SummerSlam, aber ja, wo ich enttäuscht war, tatsächlich irgendwo ein bisschen Punk und Gunther, war wirklich so diese Standardgeschichte, ja, ich bin best in the world, weil ich habe den Titel, okay, passt, vielleicht kommt da mehr, aber wir haben da auch nicht mehr so viel Zeit für den Aufbau. Ich denke, das lebt tatsächlich von den beiden Namen, und dass es vielleicht ein ganz ordentliches Match sein wird. Da hat die WWE ja Glück, CM Punk ist ja da eigentlich genug, aber wir können gerne zum Main Event Segment gehen, weil da habe ich auch eine eindeutige Meinung. Ja, gern. Also kurz noch zu Gunther gegen Punk. Ich finde, das war kältester Kaffee. Also kurz vorm Zufrieren. Ja, stimmt. Uninspiriert, langweilig, belanglos, wie generell der Aufbau von Punk zum Championship-Match. Und also es hängt wohl echt davon ab, ob Rollins verletzt ist oder nicht. Also Rollins wird irgendwie beim SummerSlam eingreifen, wenn er denn kann. Und der Aufbau ist so langweilig, dass es fast danach schreit. Also man wäre, glaube ich, sogar enttäuscht, wenn Rollins beim SummerSlam nicht käme. Denn, also da hättest du auch so viel mehr draus machen können aus Punk gegen Gunther, was den Aufbau angeht. Das ist ein Dream-Match eigentlich. Aber schönen Dank, WWE sagt unter ferner liefen. Ja, Main Event Segment. Also, wir können es ja so machen, Chris. Ich sag, wie ich es fand. Nee, sag du mal zuerst, wie du es fandest, dann sag ich, wie ich es fand, und dann erzähle ich, weil ich will ja nicht hier manipulativ vorgreifen. Wollen wir kurz irgendwie den Inhalt zusammenfassen, oder? Ja, ich dachte, ja doch, mache ich kurz den Inhalt. Ja, ich dachte zuerst die Meinung, aber das ist ja blöd, weil wenn man die Meinung sagt, muss man in der Tat auch auf den Inhalt eingehen, und deswegen macht es schon Sinn, den Inhalt vorher kurz darzulegen. Also viele von euch werden es eh gesehen oder gelesen haben. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Man kann es tatsächlich auch vom Inhalt sehr, sehr kurz zusammenfassen. Heyman kommt raus mit Bron Breakker und Bronson Reed. Und Heyman versucht kurz und knackig die beiden over zu kriegen. Und ich finde, das wirkte schon ein bisschen verhalten. Sorry, ich will jetzt meine eigene Meinung reinbringen. Ich bleibe nur bei den harten Fakten. Also er bringt seine Schützlinge Bronson Reed und Bron Breakker over und wollte dann noch ein bisschen was sich von der Seele reden, hatte er angedeutet. Dazu kam es aber nicht, weil wir die Musik des Tribal Chiefs gehört haben. Roman Reigns tatsächlich kam an den Ring mit dem neuen Theme, das auch jetzt gar nicht mehr so neu ist, aber das Chris und mich irgendwie immer unglücklich zurücklässt, weil diese dusseligen Trommeln und bis die erstmal weg sind und dann endlich das wirkliche, echte Theme kommt, da hat man sich, welch Wunder, wie bei WWE eigentlich immer in den letzten Monaten, wenn es um neue Themes geht, echt nach hinten geballert, aber das ist Geschmackssache, wollen wir auch nicht weiter thematisieren, haben wir schon oft genug gemacht. So, Reigns kommt an den Ring und hat selbst was zu sagen. Und zwar, kurz zusammengefasst, sagte Reigns, also früher, Heyman, warst du der Wise Man, der viel zu sagen hatte. Heute bist du einfach nur ein Dummarsch, übersetzt. Ein Dumbass, hat er gesagt. Und das böse Wort hat auch zu gewissen Reaktionen im Publikum geführt, Klammer auf, sofern sie denn nicht eingespielt waren, Klammer zu. Man weiß es heutzutage ja nun wirklich gar nicht mehr bei WWE. Und ansonsten hat er eigentlich viel geredet, ohne wirklich viel zu sagen. Wenn man das zusammenfassen möchte, könnte man sagen, dass er gesagt hat, Heyman ist blöd. Heyman dachte, er hätte den Tribal Chief geschaffen und die Bloodline, aber das geht gar nicht, weil wenn überhaupt, haltet euch fest, er war sich nicht zu schade, das zu sagen, wenn überhaupt, haben die Fans das geschaffen, die ihn bis heute ja anerkennen. Wenn sie ihn nicht anerkennen würden, würde es dem Tribal Chief in der Form nicht geben. So spätestens hier muss man im Strahl brechen. Das geht. Furchtbar. Bitte? Furchtbar. Ja, sorry, ich musste jetzt schon sagen, das ist furchtbar. Ja, ich wusste, dass du es sagst. Ich zitiere mal einen berühmten Zauberer, der sagte, man möchte brechen bei dem Segment. Also Chris, wir kommen gar nicht zum Inhaltlichen, wir müssen jetzt schon drüber reden. Mit so einem Booking kriegst du ihn ganz schnell wieder zum Big Dog zurück. Ja. Also, ich konnte mich nicht mehr zügeln. Das ist, also erstens, das, was er gesagt hat, ist, es war total dämlich. Er sagt ja zu Heyman so, ja, du warst ein Wise Man, jetzt bist du ein Dummarsch und das war alles damals die Fans und meine Kollegen, die mir den Titel gehalten haben, sofort Aura weg. So, warum lässt du ihn das sagen? Das war damals eigentlich eher so, dass ja Roman eigentlich Paul Heyman die meiste Zeit eher schlechter behandelt hat und ihn eher so gesagt hat, du mach den Papierkram und ich kümmere mich darum, meine Titel zu verteidigen. Das war Aura Reigns, ja. Klar haben ihm seine Unterfangenen geholfen, aber es war immer so, er hat sein Ding gemacht und hat sich nicht lumpen lassen. Und dann wurde er halt einfach von den Fans acknowledged. Okay, fair enough. Aber meine Güte, sozusagen, es waren die Fans und Mann, dass du warst Freund und Familie und jetzt ist dies und das. Das geht so nicht. Also wie kannst du das machen? Du verbrauchst ihn total. Das ist ihr absoluter Superstar. Wenn Cena geht, haben sie niemanden mehr. Klar, Cody Rhodes in Klammer. Aber Roman, man muss schon sagen, das ist schon länger nicht gut. Ja, ich glaube, wir haben da irgendwas passt da nicht. Also, weil ich bin auch ein bisschen in einer Twitter-Bubble wieder, wo Leute sagen, oh Mann, was für ein Pop. Das ist wirklich das ist ja Stone Cold Steve Austin. Ich so, calm, Leute, beruhigen wir uns. Sowas darfst du nicht sagen. Wieso bleibt er nicht? Aber ich glaube, das hast du auch schon angedroht, muss ich gerade sagen. Du hast das vorhergesehen. Ja, weil ich habe gesagt, lass ihn doch im Tweener. Lass ihn doch sagen, ich bin der absolute Superstar. Ich habe die Titel 4 Jahre gehalten. Acknowledge me. Und jetzt mache ich euch fertig. Er labert zu viel, seine Entrance dauert zu lang. Übrigens, die Entrance gefällt mir auch nicht. Die Musik hätten sie nie ändern dürfen. Er ist ganz alleine und jetzt holt er sich Hilfe von Jey Uso im Tag-Team-Match beim SummerSlam. Wie verbrauchen die den? Das ist Roman Reigns. Sie haben 4 Jahre daran gearbeitet, dass das ihr neuer Superstar wird. Und dann haut er die ärgste Schlunzen-Babyface-Promo raus und sagt, ja, ist alles und die Fans sind so super. Also warum? Das ist so schade. Es ärgert mich. Also, das war kein gutes Segment. Niemand sah gut aus. Und übrigens, das ist für mich Heymans schlechteste Leistung gewesen seit Ewigkeiten. Und das ist eigentlich insane. Ja, ich fand hier niemanden. Und dann sagt Bron Breakker so, ja, ich bin der neue Big Dog. Viel Spaß damit, ja. Big Dog, das willst du nicht sein, das Gimmick. Also niemand kommt hier, Bronson Reed sieht sowieso dämlich aus und dieses Stable ist tot, nicht weil ihr Anführer weg ist, sondern weil die jede Woche besiegt werden. Sie kassieren jede Woche ein GTS, ein Spear und verlieren alles. Gut, das Gauntlet-Match hat er verloren, da hat er eine gute Rolle gespielt, aber sie haben kein Tag-Team-Match zu zweit gewonnen. Warum soll ich mich für dieses Match interessieren? Und da komme ich wieder auf dich zurück, also kriegst ein paar Schulterklopfer. Ich glaube auch, dass die sich alle abklatschen nach diesem Segment. Die sind zufrieden mit dem, was sie hier diesen Leuten als Skript hingeworfen haben. Und dabei haben sie für mich alle zerstört. Niemand sah hier gut aus. Niemand. Und das kann nicht wahr sein. Also man hat diesem Stable nie eine Chance gegeben. Und das Einzige, was ich vielleicht cool empfunden hätte, aber jetzt wo ich sage, finde ich es glaube ich nicht so cool, wenn man wirklich diesen Anführer-Switch gemacht hätte und es alles von Anfang an ein Plan zwischen Roman und Heyman war und Roman der neue Anführer wird, ja. Aber ich muss sagen, ich bin geschockt, dass man Roman so krass als das heftigste Babyface hier einsetzt und ihm nicht, du musst eigentlich nichts machen. Der muss einfach nur rauskommen und ihnen ein Spear verpassen. Aber generell musst du ihn anders einsetzen. Ein Tag-Team-Match mit Jey Uso, gegen Bronson Reed und Bron Breakker, die beide 0 Siege haben als Tag Team oder vielleicht eines. Also muss ich sagen, ich bin eigentlich schockiert über dieses Segment. Ich habe gerade mal nachgedacht, wenn Roman in diesem Segment sich als der neue Leader dieses Heyman-Stables inszeniert hätte, nach dem Motto, wir haben das abgekartet von Anfang an, das wäre was gewesen. Also das wäre was, ist natürlich hätten einige gesagt, oh, ist das low und überhaupt und du gehst jetzt wieder auf Nummer sicher. Kann sein, aber es hätte Rollins vielleicht nicht schlecht getan. Es hätte den ganzen Stable vielleicht nicht schlecht getan. Da wär wieder ein Upset drin gewesen und Heyman wäre da, wo er hingehört, nämlich zu Roman. Ja. Und Roman hat den er braucht, nämlich Heyman. Das ist so, also sorry, wenn ich das jetzt so deutlich sage, du hast es ja eigentlich auch schon angesprochen, Roman läuft Gefahr, wirklich wieder genauso schlimm zu werden wie 2015, 2016, 2017. Er guckt mittlerweile wieder genauso bescheuert bei dem. Ja. Das sieht wieder so scheiße aus, wenn er da. Das sah als Tribal Chief, sah das noch cool aus. Aber jetzt sieht das wieder aus wie Roman 2016, wenn er so verwirrt guckt. Was er sagt, ist, er versucht immer noch so den alten Tribal Chief rauszulassen. Aber ohne Heyman ist das nichts. Und Heyman in diesem Stable, hast du auch gesagt, völlig zu Recht, wir haben es auch schon öfter gesagt, und du hast es eben nochmal sehr schön wieder dargelegt, ist auch nichts. So, jetzt liest man, wenn man Bock drauf hat, in den einschlägigen News-Seiten, dass Heyman sehr, sehr viele Stücke nachvollziehbarerweise auf Bron Breakker hält und ihn als so ein kleines persönliches Projekt sieht. Ja, dann musste aber auch was kommen, weil das wirkt so Heyman zu Bron Breakker, wie Heyman zu Cesaro. Und das hat auch nicht funktioniert. Ja. Und ich bin tatsächlich so weit, dass Breakker, das haben wir auch immer gesagt, gerade unser Shake Julian von NXT wird das sofort unterschreiben. Also Breakker hat was. Da ist Charisma, da ist Power. Aber ich weiß nicht, ob er, also Breakker sehe ich tatsächlich fast besser on his own als mit Heyman. Aber das muss man abwarten. Aber im Moment scheint es kein Match zu sein zwischen den beiden. Und das Match, das auch Roman braucht, das ist derzeit nicht da. So, und wenn du dann Roman noch diese wirklich dusselige Promo droppen lässt, die Standard-Babyface war und vor allen Dingen, was die Fakten anging, auch noch falsch. Also das ist ja auch wirklich nicht richtig, was er gesagt hat. Er hat gesagt, also wer die Bloodline geschaffen hat, das waren die Fans, gern langweilig wirkt. Und wer mir geholfen hat, das waren die Usos. Das war, er hat Solo sogar genannt, fand ich richtig geil. Er hat Solo, das war wirklich das einzig Gute an diesem Segment, er hat Solo genannt, das war sogar Sammy, aber du, Wiseman, du warst es nicht. Vollkommener Schwachsinn. Heyman hat unzählige Male in Matches eingegriffen, zu den Gunsten von Roman. Ja. Also er redet hier auch noch Mist und das dann mit so einem Standard Boring Babyface-Dreck, das bricht dir nicht nur einen Zacken aus der Krone, sondern da ist fast schon die ganze Krone weg. Und das wird ihm, glaube ich, derzeit nicht wehtun. Zumindest wird WWE es entsprechend einspulen, was die Zuschauerreaktion angeht. Aber wenn das Booking von Reigns in den nächsten Jahren ist, weil sie meinen, irgendwie so seinen Star-Appeal zu konservieren, bis er dann Richtung Mania wieder die erste Geige spielt zum nächsten Match, was immer das dann werden wird bei Mania, dann könnte man sich hier verzocken. Denn zumindest Chris und ich sehen hier arge Rückfallgefahr in Big Dog-Zeiten. Und man sieht, was aus einem Reigns passiert, wenn er nicht den Wiseman hat, wenn er nicht als arroganter, machthungriger Stratege agiert, sondern wieder als, ich hab Jay an meiner Seite, trete da beim SummerSlam an und Heyman ist doof. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ja, Chris, man muss dazu auch nicht sagen, das Segment, dann nachher kam noch Jay und dann haben die beiden dann triumphiert und Reigns hatte auch rituell gesagt, hey, lieber Jay, lass mal Tag-Team-Match machen. Jay muss sich noch äußern, aber damit ist klar, Reigns wird im Tag-Team-Match in der Midcard antreten, was jetzt nicht unbedingt schlimm sein muss. Aber das Booking macht es hier schlimm. Und ja, Chris, damit müssen wir eigentlich schon fast mit gesenktem Haupt, gesenkter Stimme sagen, dass das Raw war und das war nicht doll, das war bei Reigns sogar Katastrophe, wie du sagen würdest. Und jetzt könnte man noch, das machen wir in den nächsten Wochen aber ausführlicher, wieder den Bezug bringen zu Netflix, ist das für das Produkt eher gut oder nicht so gut? Und ich glaube, das können wir uns tatsächlich lieber schenken, weil da müssen wir die nächste Zeit noch abwarten. Aber du hast es auch gesagt, das ist eigentlich unser Superstar, vielleicht noch mit Cody für die Zukunft. Und wenn du ihn so bookst, dann bookst du ihn aber mal souverän an 4,5 Jahren Tribal Chief Gimmick vorbei, hin zum Big Dog und ja, mal gucken. Es hat damals nicht geklappt und ich sage, es wird auch diesmal nicht klappen. Andererseits liege ich im Moment bei WWE sowas von falsch, weil entweder die Fans gut erzogen oder die Einspieler von Reaktionen zu gut platziert sind. Müssen wir mal sehen, wie es weitergeht, Chris. Ja, ich wollte dich auf jeden Fall nicht abwürgen und dir noch das Wort geben für abschließende Stellungnahmen zu unserer Roman Reigns Komplexgeschichte. Ja, also ich persönlich verstehe einfach nicht, ist das eine SummerSlam Preview, aber ich verstehe auch nicht so das Ziel hinter diesem Match. Wenn du große Stücke hältst, dann Breaker müssen sie gewinnen. Dann hat Roman halt wieder verloren und dann geht er wieder in eine Pause. Und dann soll ich immer noch irgendwie glauben, dass der Topstar. Und auf der anderen Seite, wenn Jay und Roman gewinnen, ist das Stable, es ist eh schon gone. Aber dann ist es ja komplett hinüber. Da kann es ja gar nichts machen. Klar, vielleicht ist Seth dann World Champion, weil er eingecashed hat, aber das bringt mir absolut gar nichts. Seine Handlanger sind absolut wertlos. Aber er wird eincashen im Championship-Match, nicht in diesem Match. Das heißt, egal was Rollins macht, für den Ausgang dieses Matches dürfte es ja eigentlich keine Rolle spielen. Genau, wird es nicht, ja, genau. Wenn du große Stücke auf Breaker hältst, dann eigentlich hätte es so sein müssen, dass Breaker und Roman ein Einzelmatch bekommen. Und das hätte ich fühlt. Da hätte ich Bock gehabt. Und dann, meinetwegen, legt sich Roman halt auch hin für ihn. Weil wenn er der Nächste ist, dann gehen wir halt bitte, das ist interessant, wirklich. Immer wenn die Gerüchte kommen, das ist der Nächste, probiert man es bei WWE eigentlich nur in den seltensten Fällen, ja. Und irgendwie kann ich das hier überhaupt nicht nachvollziehen und also ich freue mich auch nicht auf das Match. Ich muss sagen, ich bin auch komplett fertig mit Jey Uso. Also ich muss sagen, ich kann den auch nicht mehr sehen. Also dieser World Title Run hat mir auch ein bisschen geschädigt bei ihm. Gleichwohl, was wir sagen müssen, und dann können wir schon zu den User-Geschichten. Roman Reigns Tag Team Matches sind meistens sehr, sehr gut. Okay, da haben wir vielleicht einen Anhaltspunkt. Das ist dann auch was für die Preview noch, um weiter auszuführen, in der Tat. Genau. Aber Reigns Tag Team Matches sind meistens gut. Andererseits haben sie meistens auch eine Story gehabt und ein gewisses Momentum. Ja. Und das ist jetzt beides nicht so wirklich da. Das hat was von kalter Kaffee und Big Dog Upgrade gefahren. Also eigentlich kriegst du hier nur einen Knalleffekt hin und selbst der wäre jetzt stark verwässert, wenn Breaker Reigns pinnt. Und das macht nur im Singles-Match wirklich einen Ausschlag. Und das wäre wirklich low, wenn man Breaker jetzt den Pin im Tag-Team-Match gibt und Reigns dann später irgendwann den Sieg im Singles-Match. Das ist lame. Und aber wie gesagt, Näheres dann bei der Preview, die ja nächste Woche dann kommt. So, da wir ja im Urlaub sind und Chris schnell wieder zum Strand muss, halten wir uns mit den User-Geschichten, wie Chris so schön sagt, ein bisschen zurück. Wir haben tatsächlich, ich habe eben mal geguckt, wir haben kein Pin or Kickout gefunden. Irgendwo im Board hat, glaube ich, Günther noch mal eins gebracht, habe ich nicht auf die Schnelle gefunden. Bitte noch mal schreiben, auch auf YouTube. Deswegen im Schnelldurchlauf grüßen wir John Wick 12. Wir grüßen den stabilen Meister Propper. Wir grüßen Sebastian Brandt, der auch glaubt, dass die Verletzung von Rollins eher real ist. Besonders grüßen wir Ringwire 4, der meint zum ersten Mal über uns meckern zu wollen. Kann ich auch gut verstehen. In den letzten beiden Ausgaben hat er sich von zwei Sachen von uns getriggert gefühlt. Einmal, dass wir gar nicht genau wussten, wann All-In überhaupt ist. In der Tat, da haben wir uns ja schon beim Podcast selbst für geschämt und angeklagt. Aber wir hatten es tatsächlich echt nicht auf dem Schirm, wenn man so auf WWE drauf ist und dann noch tausend andere Sachen um die Ohren hat, dann vergisst man tatsächlich, was bei AEW manchmal los ist. Auch, wie er vollkommen zu Recht sagt, obwohl wir eine Wrestling-News-Seite sind, da muss man das doch wissen. Ja, eigentlich richtig, ja, wenn man, sag ich mal, vollkommen im Produkt drinsteckt. Chris und ich tun das tatsächlich bei AEW nicht. Wir sind da in der WWE-Bubble und haben schon genug Probleme, uns da einigermaßen zurechtzufinden in den letzten Monaten. So, er meinte dann aber auch, dass er das nicht böse meint, und da haben wir auch nicht böse verstanden. Das muss dann auch mal raus, und da gehen wir dann auch gerne drauf ein. Michelle Schmidt hat sich sehr über die von Matt Eagle gebracht, von Matt Eagle gebrachte Manuskript gefreut und wollte dann auch entsprechend unbedingt mal kommentieren. Altweiß, männlich, schuldig in der ihm gegebenen Art sagt, also, ich würde mich stark wundern, wenn jemand aus meinem Freundeskreis 40 bis 45 Jelly Roll, Bad Bunny oder Jake Paul kennt. Also ich würde sie ohne WWE zumindest nicht kennen. Stars sollten weltweit in jeder Altersklasse bekannt sein. The Rock, Tom Cruise, Brad Pitt oder so, das sind Stars, und die anderen nicht. Das geht so in die Richtung, die wir eben angesprochen haben, Schmuddelecke oder Topstars. Da ist WWE zumindest nicht derzeit in der ersten Geige, wenngleich es immer relevanter wird. Das kann man schon sagen. Auch Leon H. 7474 fand das Skript am Ende sehr unterhaltsam. Fatality Brutality sagt, alles entspannt, Rollins casht ein und Brock Lesnar returnt beim SummerSlam bei Punk gegen Gunther. Ja, das will ich mal sehen, wenn das passiert. Und als letztes 666 Wrestling nimmt Bezug auf eine Aussage, die ich im letzten Podcast gemacht habe zur Realitätsnähe von F1, den Chris übrigens immer noch nicht gesehen hat. Und meinte, dass ich vielleicht die Szene meinte, wo der Wagen so durch die Luft fliegt. Nee, die meinte ich tatsächlich nicht. Solche Crashes hat es ja tatsächlich, weist er auch zu Recht drauf hin, hat es ja tatsächlich schon mal in der Art oder ziemlich identisch gegeben. Das ist also auch nicht witzig, und das geht ja auch leider nicht immer gut aus. Das können auch die größten Legenden, wie gesagt, mal treffen. Oder es kann die größten Legenden treffen. Ich meinte tatsächlich einige Fahrszenen, dass dann Brad Pitt einfach mal so ein paar Werbebanden umfährt und trotzdem alles Chico ist. Und das ist nicht, glaube ich, die realistischste Variante. Aber so fit im Produkt bin ich nicht. Damit, glaube ich, haben wir alle auf der YouTube-Seite gegrüßt und damit, Chris, auch den zweiten sommerlichen Podcast hinter uns gebracht. Ich weiß nicht, wie lange bist du denn noch im Urlaub jetzt überhaupt unterwegs? Bis Sonntag, dann bin ich wieder in München. Ach, das heißt, ab nächster Woche ist alles wieder Business as usual sozusagen. Das ist der Plan, genau. Ja, guck mal, haben wir doch gut hingekriegt. Nur 2 Wochen haben wir quasi improvisieren müssen und dann ist alles wieder wie gehabt. Also quasi alles für die Hörerschaft, gehen wir steil nach vorne. Und deswegen kriegt Chris jetzt auch die sommerlichen Schlusswort. Also ich muss sagen, das war alles ziemlich easy. Also das hat mit der Technik, also mit der Verbindung sehr gut funktioniert, und das macht mich happy, dass wir das so toll über die Bühne gebracht haben die letzten 2 Wochen. Also Eigenlob ist hier mal groß geschrieben. Danke auch für die zahlreichen Kommentare. Macht immer wieder Spaß, diese zu lesen. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit. Ich hau mich mal wieder zum Strand und freue mich schon auf die Preview in der nächsten Woche zum SummerSlam. Da haben wir schon ein bisschen eine Kostprobe gegeben, und ich glaube, das wird sicherlich sehr viel Spaß machen. Deswegen, da freue ich mich drauf, und ich wünsche euch bis dahin auch viel Spaß, falls ihr im Urlaub seid. Und genießt das schöne Wetter, sofern euch die Sonne im Gesicht küssen sollte. Ja, hier küsst mich gerade mal gar nichts im hohen Norden. Das ist alles seit Tagen schon bewölkt, und ich glaube, Luftfeuchtigkeit von 100 oder so, keine Ahnung. Ganz, ganz fürchterlich. Ja, aber Eigenlob ist immer angebracht, vor allen Dingen, wenn man, wie wir, die AEW-Termine nicht kennt, da kann man sich schon mal loben. Da lassen wir uns nicht lumpen. Ja, wann ist eigentlich All-In? Gilt das, was Chris gesagt hat? Keine Ahnung, in einem Jahr, glaube ich. Aber es soll, glaube ich, wieder in England sein. Ich bin mir gar nicht so sicher. Aber guck mal, es verballen schon wieder irgendwelche Fake News. Ich habe nur gehört, dass irgendwie man aber wohl plant, wieder nach England zurückzugehen. Aber was weiß ich schon. Also bei AEW weiß ich ja noch weniger als bei WWE. Und deswegen will ich auch jetzt gar nicht die Gerüchte streuen, die Jens schon gestreut hat, nämlich dass Danielson eventuell wieder noch ein Match bestreitet bei AEW. Bei mir wird's wirken, tatsächlich. Hat ja, das habe ich auch gelernt, beim Main Event von All In hat er ja auch eingegriffen. Und zwar körperlich mehr, als er eigentlich sollte und wollte. Aber er war so im Flow, sagte er, dass er gleich mal ein bisschen was gemacht hat. Also Danielson ist immer ein Blick wert. So, damit schmeiße ich euch jetzt raus. Viel Spaß am Strand oder wo immer ihr euch aufhaltet. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Ciao.